Ich möchte euch auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen. Vielen habe ich ja schon guten Morgen gesagt, aber dann nochmal von hier vorne. Danke, lieber Heinrich, für diese Steilvorlage. Im Reich Gottes arbeiten wir nur zusammen und es gibt Gott sei Dank im Reich Gottes keine, keine Konkurrenz, sondern immer nur Kollegen, egal wer das ist. Ob das der Pastor aus der Landeskirche ist oder die Kirche nebenan. Es gibt immer nur Kollegen, weil wir ein Reich Gottes gemeinsam haben, gegründet durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich habe letztens so eine Geschichte mitbekommen, da ist in einer Stadt, sind schon 3, 4 Gemeinden, die dort gegründet worden waren. Und dann fiel doch 3, 4 Leuten ein, noch eine andere Gemeinde zu gründen. Und da kam so Konkurrenzdenken untereinander auf. Nein, das war nicht hier, sondern es war woanders. Der Name ist vollkommen egal, aber anstatt sich manchmal zu freuen, dass irgendwo Reich Gottes entsteht, sehen wir das manchmal als Konkurrenz. Und Gott sei Dank habe ich mich seit vielen, vielen Jahren von diesen Gedanken freigemacht. Und wie schön wäre es, wenn in jeder Stadt 10 Gemeinden entstehen und das Reich Gottes wächst und wächst. Ja, ich möchte mit einem Zitat beginnen. Das Thema heute Morgen habe ich ganz bewusst gewählt, weil mich das auch bewegt, geleitet durch den Geist oder durch den Heiligen Geist. Wüstenzeiten, wozu oder warum, so betitel ich das mal und habe das so betitelt. Und ich glaube, dass Jesus, und so wissen wir das aus der Heiligen Schrift, die ja ewiges Wort ist, was ja nicht seit gestern erst begonnen hat, sondern was Ewigkeitswert hat, so wissen wir aus der Heiligen Schrift, dass Jesus doch auch selber, so haben wir das gerade in dieser Geschichte gehört, auch in Wüstenzeiten, wenn man das mal so nach unseren Worten betiteln darf, erfolgreich gewesen ist. Macht das Sinn, das Wort erfolgreich da so einzusetzen? Nach unserem heutigen Ausdruck hat der Versuchung widerstanden, hat bestanden, Gott sei Dank. Da ist übrigens eine Verbindung zu diesem Text aus Mose, den du vorgelesen hast, wo das Volk Israel in diesen 40 Jahren immer wieder versagt hat und doch feststellen musste, sie kommen an ihre Grenzen. So hat Jesus doch vor 2000 Jahren in diesen 40 Tagen, gegenüber 40 Jahren, hat in diesen 40 Tagen letzten Endes für uns diesen Sieg bekommen. Und davon profitieren wir doch heute noch. Ich komme darauf gleich zu sprechen. Und ich glaube, dass Jesus, und wir wissen, dass Jesus eigentlich, wenn dann überhaupt, die erfolgreichste Person, ganz Mensch, aber auch ganz Gott, gewesen ist. Und ich fange mit einem Zitat an und sage, Erfolg ist, die Person zu werden, zu der Gott dich beruft und das zu tun, wozu Gott dich beruft, auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Nochmal. Erfolg ist, die Person zu werden, zu der Gott dich beruft und das zu tun, wozu Gott dich beruft, auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Geleitet durch den Geist, warum Wüstenzeiten? Ich finde das sehr interessant. Wüstenzeiten, das passt ja eigentlich immer. Wüstenzeiten können global sein. Das, was wir jetzt hier erleben gerade in dieser Zeit, in der wir leben, merken wir, globale Wüstenzeiten nehmen zu. Es wird unbedingt von den äußeren Umständen nicht unbedingt besser. Wir brauchen nur mal die Medien, du hattest es vorher kurz erwähnt, lieber Heinrich, die Medien anmachen und vor 2 Wochen dieses furchtbare Erdbeben, was gewesen ist. Wir zählen dann noch die ganzen Krisendinge dazu und man guckt mit Angst auf Dinge in die Weltgeschichte hinein und fragt sich, was passiert? Wüstenzeiten können global sein, die uns global betreffen. Wüstenzeiten können ganz individuell sein in deinem persönlichen Umfeld. Deine Familie, deine Freunde, deine Bekannte, deine Nachbarn oder Menschen, zu denen du engen Kontakt hast. Wüstenzeiten können aber auch nicht nur in deinem engen Umfeld sein, sondern auch ganz persönlich bei dir. Und ich möchte heute Morgen ein Stück versuchen, darauf Antwort zu geben, durch Gottes ewiges Wort. Wüstenzeiten und die Frage nach dem Warum, die relativ schnell geklärt ist. Aber die Frage, wie werden wir in Wüstenzeiten geleitet durch den Geist? Und wenn wir auf Jesus einmal schauen, was hat ihn wortwörtlich in der Wüstenzeit nicht nur durchgetragen, sondern wie ist er da durchgekommen und das auch noch erfolgreich? Ist ja so ein bisschen gegen menschliche Logik, oder? In Wüstenzeiten ist man ja eigentlich so nach menschlicher Logik niedergeschlagen, kaputt, fix und fertig. Nun zeigt Jesus uns hier jedoch auf, funktioniert, kann auch anders funktionieren. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zuerst einmal die Frage nach dem Warum. Wir lesen in diesem Text hier, den wir vorhin vorgelesen haben, dass Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geleitet wurde. Und wie schön, wenn man das weiß, dass man durch den Geist Gottes geleitet ist. Jetzt komme ich auf Wüstenzeiten zu sprechen. Es kursiert ja in christlichen Kreisen immer wieder dieses Verständnis und diese Aussage herum, Gott hat mich in die Wüste geschickt, damit ich irgendetwas lerne. Oder man versucht, wenn man in Krisenzeiten drin ist, herauszufinden, ja, warum ist das Ganze denn jetzt so? Warum sind wir gerade in so einer Phase, die wir als Weltgeschehen durchmachen? Warum muss ich das und das gerade durchleben? Warum sind meine Verwandten oder Leute, die etwas Schlimmes betrifft, warum gehen die da gerade durch? Und die ganz einfache Antwort ist, wie schön, wenn wir wissen, dass der Heilige Geist mit uns unterwegs ist. Und die Frage nach dem Warum, die lässt sich hier ganz schnell klären. Die wird uns hier gar nicht groß beantwortet. Ja, Jesus, damit er versucht werde. Für uns hat das aber oftmals gar keine Relevanz, damit wir rausfinden, und das ist gar nicht die zentrale Frage, die wir beantworten müssen jedes Mal, warum befinden wir uns gerade in so einer Phase? Ich möchte unseren Blick vielmehr darauf lenken, was Jesus eigentlich uns hier und durch die Geschichte uns gezeigt wird. Jesus in der Wüste, nicht das Warum, Wieso, Weshalb, sondern was ist in der Wüste geschehen und was hat ihn dort getragen und was hat ihn geprägt und was können wir daraus lernen? Ich glaube, das ist oftmals so der Fokus. Kennt ihr das, wenn man in einer Situation ist, man macht sich mit den Gedanken und den Fragen manchmal verrückt, warum stecke ich da drin? Kennt ihr das? Warum bin ich gerade da drin? Und dann gibt es die ganz Frommen, die sagen, ja, Bruder, da muss Sünde in deinem Leben sein oder da muss das und das geschehen sein. Und dann gibt es Menschen, die sich ein Urteil darüber erlauben, obwohl sie gar nicht so nah an einem dran sind. Die Frage ist vielmehr, was geschieht in dieser Zeit und woran sollten wir uns halten und was sollte uns in dieser Zeit nicht nur prägen, sondern was sollte uns in dem Fall letzten Endes führen und tragen? Antwort ist leicht, es ist der Geist Gottes und so habe ich das ja auch letzten Endes heute Morgen einmal betitelt und habe das so genannt, geleitet durch den Geist. Warum Wüstenzeiten? Bevor Jesus in die Wüste geleitet worden ist, sehen wir bei Jesus einen chronischen Ablauf, was passiert ist. Jetzt können wir sagen, ja, Jesus konnte in der Wüste ja nur so handeln und agieren und so erfolgreich danach herausgehen, weil er war ja ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal zwei Dinge betonen, die uns genauso betreffen wie Jesus. Jesus ist empfangen worden oder Maria empfing damals, jetzt kommen wir in die Weihnachtsgeschichte, ich roll das ganz kurz auf. Maria empfing damals den Heiligen Geist und Jesus ist in sie hineingepflanzt worden. Dieses Wunder von Gott wird Mensch hineingepflanzt. Und ich beschreibe das einmal, Jesus wurde eigentlich geboren oder gezeugt durch den Heiligen Geist. Theologisch richtig, oder? Er ist gezeugt worden durch den Heiligen Geist. So lesen wir das in der Weihnachtsgeschichte. Und deswegen ist Jesus entstanden. Deswegen ist Gott Mensch geworden. Anders funktioniert das gar nicht. Jesus hat uns einmal daran erinnert und hat jemandem einmal daran erinnert, das lesen wir in Johannes Kapitel 3, da unterhält Jesus sich mit einem klugen Mann, sage ich mal, namens Nikodemus und er erklärt ihm, was mit uns geschehen muss, damit wir in Gottes neue Welt hineinkommen. Und da sehen wir eine Parallele zu Jesus. Und er sagt, niemand kann in das Reich Gottes kommen, außer man wird nicht von neuem geboren durch Wasser und durch Geist. Ich bin vollkommen davon überzeugt. Und das kann man anhand von dieser Aussage von Jesus definitiv festhalten. Und das wissen wir auch nachher in einigen Ausdrücken, wo Paulus das so weitergibt, dass wir eine neue Schöpfung sind, wenn wir Christus in unser Herz, in unser Leben aufgenommen haben und unser Leben ihm anvertraut haben, sagt Paulus, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und gleichzeitig lesen wir das bestätigend vorher von Jesus selber, wo Jesus sich unterhält und sagt, wir müssen von neuem geboren werden, durch Wasser und durch Geist. Deshalb taufen wir auch als Freikirchen, wir taufen Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben. Und darauf bin ich unheimlich stolz. Das ist eine ganz geniale Sache. Und was passiert denn, wenn ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt und sich entscheidet, ich möchte ein neuer Mensch werden durch das, was Jesus für mich getan hat? Was geschieht in diesem Moment? Wir werden geboren durch den Heiligen Geist. Es gibt in unserem Leben zwei verschiedene Geburten. Die eine Geburt ist, ganz einfach, unsere fleischliche Geburt. Und was bekommen wir da als Geschenk mit hineingelegt? Bei unserer fleischlichen Geburt, ganz einfach. Unser Fleisch. Wir bekommen das mit hineingelegt in unser Leben, unser Fleisch, an dem Tag, herzlichen Glückwunsch, wo wir geboren werden. Und wir lernen, aus dem Fleisch zu reagieren, zu agieren. Und es gibt aber noch eine zweite Geburt. Und das möchte ich hier nur einmal ganz kurz festhalten. Diese zweite Geburt, die ein Mensch erlebt, wenn er Jesus in sein Leben aufnimmt. Johannes Kapitel 1. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, gab er das Recht, sich sein Kind zu heißen. Die zweite Geburt, die ein Mensch erlebt, ist die Geburt durch den Heiligen Geist. Etwas Neues ist entstanden. Worauf möchte ich jetzt hinaus? Ganz einfach. Der gleiche Geist, der gleiche Heilige Geist, mit dem Jesus in der Wüste unterwegs war, mit dem Jesus Wüstenzeit nicht nur erlebt hat, sondern durchlebt und in Wüstenzeiten überwunden hat. Dieser gleiche Geist ist uns geschenkt durch die Annahme und durch das Wirken des neuen Lebens, was Jesus in unser Leben hineingegeben hat, was wir empfangen haben durch die Wiedergeburt. Das ist eine ganz grundlegende und eine ganz wichtige Sache, die mich persönlich begeistert. Denn wenn ich darüber nachdenke, als Jesus in der Wüste war, man anfängt zu argumentieren, ja, es war ja Jesus, der überwinden konnte, dann möchte ich mir ganz persönlich mich ermutigen und mir das weitergeben, dass ich mir sage, der gleiche Heilige Geist, durch den Jesus gezeugt und geboren worden ist, den gleichen Heiligen Geist, den habe ich empfangen, den hast du empfangen. Jeder Christ auf dieser Welt, der sein Leben Jesus anvertraut hat, der geboren ist durch diese neue Geburt, hat den gleichen Heiligen Geist wie Jesus und hat auch den ganzen Heiligen Geist. Das begeistert mich. Als ich meine Frau geheiratet habe und Ja zu ihr gesagt habe, habe ich sie nicht in einem Teil bekommen. Das heißt, ich habe nicht ihren Kopf bekommen. Und irgendwann sagt sie, ja, Schatz, also jetzt kriegst du erst meinen Kopf und ein wenig später kriegst du meine Arme, meine Beine dazu, nach ungefähr 10 Jahren Ehe und irgendwann kriegst du das Ganze von mir. Ich habe an dem Punkt, wo ich meine Frau geheiratet habe, sie als ganze Person bekommen. Und genauso, wenn wir geboren sind durch den Geist, durch die Wiedergeburt, indem wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, haben wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. So bezeichnet Jesus das selber, Johannes Kapitel 3, Abvers 1, und dann kann man dort weiterlesen. Geboren durch Wasser und durch Geist. Und das begeistert mich. Warum? Aus welchem Grund? Weil mir das zeigt, die Möglichkeiten, die Jesus in sein Leben hineingelegt bekommen hat, und was er durch den Heiligen Geist gewirkt und bewirkt hat, diese gleichen Möglichkeiten sind mir als Kind Gottes geschenkt. Diese gleichen Möglichkeiten, in Wüstenzeiten unterwegs zu sein und nicht kaputt zu gehen, in Wüstenzeiten unterwegs zu sein und nicht, im Englischen sagt man, wir sind bedrängt, aber wir sind nicht zerstört. In Wüstenzeiten nicht zerstört zu sein, ja, bedrängt zu sein, diese gleiche Möglichkeit ist mir gegeben, weil der gleiche Geist in mir wohnt, der in Jesus gewohnt hat. Er ist mir nicht in Teilen gegeben, er ist uns nicht in Stücken gegeben, er ist uns im Ganzen gegeben, genauso wie, und so drückt sich Paulus auch einmal aus und sagt, so wie Gott Christus von den Toten auferweckt hat, so ist es der gleiche Geist, der in euch wohnt. Und das begeistert mich. In dieser Welt, in der wir leben, wo wir Wüstenzeiten erleben, haben wir nicht einen Geist der Schwachheit, sondern einen Geist der Stärke und der Kraft. Und niemand anderen wie den Heiligen Geist, der in Jesus Christus selber gewohnt hat, durch die Wiedergeburt in unser Leben hineingelegt. Jesus sagte einmal, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ein wenig später sagte Jesus, bevor er von den Jüngern weggegangen ist, ich möchte euch einen Geist senden, den Geist der Wahrheit. Das heißt, Wahrheit identifiziert Jesus mit sich selber und mit dem Geist, der in sich hineingelegt ist. Und noch einmal, indem wir Christus in unser Leben aufgenommen haben, haben wir diesen Geist und diese Stärke von ihm empfangen und erlebt letzten Endes in uns, weil es durch ihn, durch seinen Geist gewirkt worden ist. Und jetzt ist er mit diesem Geist in der Wüste unterwegs. Die Frage nach dem Warum klärt sich ja ganz schnell, er wurde geleitet durch den Geist. Und ja, es kann sein, dass wir als Christen nicht immer, du hattest vorher grüne Auen erwähnt, dass wir als Christen nicht immer auf grünen Auen nach außen unterwegs sind. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz interessante Sache, auf was wir hier aufmerksam gemacht werden. Jesus war geleitet durch den Geist in die Wüste. Ja, wir als Christen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, werden wir manchmal geleitet, ohne dass wir es vielleicht erkennen in dem Moment. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass wir erkennen, dass wir jetzt in der Wüste sind. Und das Warum ist vielleicht auch nicht immer so wichtig, sondern es ist wichtig zu wissen, dass wir in der Wüste, egal wo wir sind, geleitet sind durch den Geist. Und dass er letzten Endes mit uns ist. Geboren durch ihn, deshalb können wir durch ihn geleitet sein, genau wie Christus durch ihn geleitet worden ist. Jesus wurde nicht geleitet vom Heiligen Geist, weil er sich vielleicht danach gefühlt hat. Er wurde geleitet vom Heiligen Geist, weil er sich ihm zur Verfügung gestellt hat. Und da komme ich auf eine Sache zu sprechen, was Wüstenzeiten mit sich bringen. Wüstenzeiten, geleitet durch den Geist. Was geschieht denn in Wüstenzeiten mit uns? Erstmal ganz, ganz vorne angefangen. Wüstenzeiten kommen, ohne dass sie uns fragen, ob sie kommen dürfen. Kennt ihr sowas? Oder ohne dass wir sie uns wünschen. Also wenn man mal so an irgendwelche Herausforderungen denkt, niemand hat sich gewünscht, oder das Erdbeben, was in Syrien war, oder deine persönliche Krise, die haben vorher nicht gefragt, hey, ist es in Ordnung, wenn ich das tue? Es kam einfach. Und auf einmal bist du mittendrin von heute auf morgen in einer Zeit, die du dir persönlich vielleicht nicht ausgesucht hast. Und deshalb stellt sich die Frage, inmitten dieser Zeit wissen wir uns geleitet durch den Geist. Durch den, der in Christus wohnte, der jetzt in mir wohnt. Biblisch einwandfrei, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wissen wir uns geleitet in solchen Zeiten durch den Heiligen Geist? Also diese Wüstenzeiten geleitet durch den Geist, wenn wir in etwas auch hineinkommen, dürfen wir wissen, dass er nicht nur mit uns ist, sondern dass er uns in dieser Zeit leitet. Jetzt kommen wir zu diesem Aspekt, der ganz oft davor kommt. Es fühlt sich in solchen Zeiten definitiv alles andere als inspirierend an. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Jesus sich in dieser Zeit erquickt gefühlt hat von den äußeren Umständen, dann liegen wir da falsch. Es heißt in die Wüste. Was ist denn in der Wüste? Ganz logisch. Da ist es trocken, da gibt es nichts zu trinken und es ist Gutes zu essen. Bei mir wäre das Schlimmste, es gibt keinen Kaffee. Es gibt morgens keinen Kaffee. Was für ein grausamer Gedanke ist das? Was für ein grausamer Gedanke. Es gibt nichts Gescheites zu essen. Was für ein grausamer Gedanke. Du wachst, schläfst abends ein mit Staub im Mund und wachst morgens auf mit Staub im Mund. Und was ich damit sagen möchte, die Zeiten, die wir haben, auch in Gemeinschaft, ich liebe solche Lobpreiszeiten, das erbaut einen, das macht was mit einem. Erst einmal, natürlich, von innen heraus, aber erst einmal, es erbaut einen, weil es von außen einen Rahmen schafft, wo man sich wohlfühlt. Ist das richtig? Wenn ich mir einen Rahmen schaffe, wo ich mich wohlfühle, fällt es mir vom Menschlichen her leichter, mich Gottes Segnung gegenüber zu öffnen. Bin ich ganz ehrlich. Zu sagen, Gott, du bist gut, du meinst es gut, wow, die Kerzen sind angezündet, die Musik stimmt, nach dem Gottesdienst gibt es noch wunderbares Essen. Gott, du bist gut und ich öffne mich deinem Wirken und deinem Reden. Das fällt einem unheimlich leicht. Nun, jetzt holen wir uns mal in die Realität zurück. Jesus war in der Wüste. Und nein, da war nicht viel mit, ich fühle gute Umstände oder ich sehe gute Umstände. Ganz und gar nicht. Staub beim Einschlafen, im Mund und Staub beim Aufwachen. Und morgens zum Frühstück Staub. Die Umstände, und das bringt Wüstenzeiten mit sich, sprechen nicht dafür, dass sich unser Fleisch aufrichtet und sagt, wow, es ist alles gut. Das Fleisch spricht in Umständen von Wüstenzeiten immer gegen etwas oder gegen den, der in uns ist, nämlich gegen Gottes Geist und Gottes Leben. Und auf was ich hinaus möchte ist, umso näher wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, und das ist die Gegenwart Christus in unserem Leben, weil er ist die Wahrheit und der Geist Gottes ist Wahrheit, zusammen, umso näher wir Gemeinschaft mit ihm und durch ihn leben, umso mehr können wir in Wüstenzeiten getragen werden. Ich komme hier mal auf ein einfaches Statement zurück, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das heißt, jeder Christ hat denselben Heiligen Geist, aber der Heilige Geist hat nicht jeden Christen in derselben Art und Weise. Jesus hat in der Wüste gelernt, hundertprozentig die Umstände für sich auszublenden und auf das Wort Gottes zu hören, was der Heilige Geist ist. Er hat es gelernt. Er hat sich darauf verlassen, in den Umständen überhaupt nicht gestimmt haben, die er sich vielleicht auch nicht ausgesucht hat. Umso mehr ich mich beschäftige mit dem, was ich habe, umso mehr wird es mich prägen. Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel geben. Das ist eine Woche her. Wir saßen in der Küche zusammen und es soll irgendwo immer praktisch werden und ich bin dafür, dass es praktische Anwendung findet. Wir saßen als Familie in der Küche zusammen und nun passierte das, wenn alle Kinder am Tisch sitzen, unser Großer ist mittlerweile 16, die Kleinste ist 8 und dann kommt 14,5 und 12. Und unsere 14-Jährige, die Deborah, die ist geärgert worden, das kommt mal vor, von den anderen Geschwistern. Das kommt mal vor. Und es war so die Atmosphäre, alle gegen eine. Kennt ihr das? So aus die Eltern oder jetzt vielleicht Großeltern, sowas kommt mal vor. Bei uns ab und zu, bei euch vielleicht nur einmal im Jahr, aber es kommt vor. Alle gegen eine. Und ich versuchte so ein bisschen mit meiner Frau, man kennt das so, die Waage im Geraden zu halten, damit die Stimmung nicht kippt. Und auf einmal rannte sie raus in ihr Zimmer. Wir wollten gerade mit Essen beginnen und rannte raus, knallte die Türen und ging in ihr Zimmer und war sehr verletzt. Jetzt bin ich ihr hinterhergegangen. Und ich kam zu ihr ins Zimmer rein und habe ihr gesagt, Mensch, Deborah, und sie weinte wirklich bitterlich, sie war wirklich verletzt. Und dann habe ich gesagt, lass das doch nicht mit ihr machen. Sag ich, das, was die gesagt haben, das stimmt erstens alles gar nicht. Und zweitens, lass das nicht mit ihr machen. Und sie war richtig bitterlich am Weinen, sie war verzweifelt, sie war traurig, weil ihr Unrecht erfahren ist. Da habe ich ihr die Hand gegeben und sagte, Deborah, komm, jetzt nimm meine Hand, jetzt hör auf zu weinen. Ich wollte sie in den Arm nehmen. Und sie war mir gegenüber erstmal ablehnend. Weil sie an dieser Schwelle stand, an dieser Entscheidung, höre ich auf die Stimme des Vaters, der in dem Moment, ich bezeichne es mal, in der Wüste, in der sie gerade ist, der in dem Moment um sie wirbt und ihr zuredet und sagt, hey, komm, wir gehen jetzt gemeinsam wieder zurück und es ist alles gut, ich nehme dich an die Hand und ich tröste dich, ich bin da. Und sie war in dieser Entscheidungsfindung innerhalb von 1-2 Minuten hin und her gerissen, höre ich auf das oder gebe ich mich dem Selbstmitleid hin, aufgrund dessen, was die anderen mir gesagt haben und mir angetan haben. Und man merkte, es war ein innerlicher Kampf. Und ich konnte sie jetzt natürlich nicht zwingen, nicht sich packen und sagen, jetzt kommst du mit in die Küche und setz dich da hin und es wird alles gut. Dieser Schritt zur Heilung und in die Komfortzone wieder hinein hat eine Sache bedarft. Ihre Entscheidung. Aus diesem Grund sagt Paulus auch, betont Paulus auch immer wieder in seinen Briefen, wir sollen unsere Gesinnung ändern aufgrund dessen, was wir durch Christus sind. Es fängt hier an, weil Paulus und wir immer wieder aufgefordert sind durch die Heilige Schrift, dass wir verstehen sollen in unseren Gedanken, was wir eigentlich in uns hineingelegt bekommen haben. Der Kampf fängt hier an, weil er hier eigentlich schon entschieden ist. Die Frage ist, lassen wir uns darauf ein? Und ich konnte sie nicht zwingen, mitzukommen. Es war ihre Entscheidung. Und auf einmal sagt sie, okay, Papa, hab mich in den Arm genommen. Und es war dieser Moment, wo sie merkte, jetzt habe ich auf die Worte des Vaters gehört, habe das gegriffen. Und erst dann konnte ich sagen, so, und jetzt gehen wir rüber. Und wenn jemand noch einmal was gegen dich sagt, dann sagt Papa was. Mit einmal war alles gut. Seid ihr dabei? Die Frage ist, jeder Christ, wir als Christen, haben genauso den Heiligen Geist in uns, diesen Heiligen Geist, der in Jesus wohnte. Und Jesus macht es uns vor, wie es ist, auf ihn zu hören. Er sagte, hast du vorhin vorgelesen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, was aus seinem Munde kommt. Und Jesus macht es uns vor, wie wichtig es ist, auf ihn zu hören. Und wenn wir auf ihn hören, erleben wir in der Wüste seine Stärke und seine Komfortzone. Aber es hat was mit unserer Entscheidung zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich ausblende und nicht sage, hey, ich bin jetzt so in einem Selbstmitleid drin und so, oh, es ist alles so furchtbar, alles so schlimm. Ja, die Umstände mögen sich vielleicht nicht gleich ändern, aber was sich ändern wird, ist, dass du erkennst, in der Mitte dessen, er ist da und er versorgt mich. Und sie kam mit, Papa ist in die Küche, sagt so, jetzt sagt keiner irgendwas zu ihr noch, ansonsten gibt's Ärger. Wenn wir lernen, auf Gott zu hören, wenn wir lernen, auf seinen Geist zu hören, wenn wir lernen, in unseren Umständen, egal wie die Umstände sind, wenn wir lernen, auf ihn zu hören, auf seine Stimme zu hören, dann erfahren wir seine Komfortzone und dann tritt er für uns auf. Durch was ist denn der Teufel geflohen in der Wüste? Wenn wir die Geschichte weiterlesen, wir werden dann noch mal ein bisschen darüber unterrichtet, wie das weiterläuft. Jesus ist dem Teufel immer wieder begegnet, gegenübergestanden, indem er gesagt hat, es steht aber geschrieben. Er hat sich nicht auf das gestützt, was er fühlt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. In Wüstenzeiten sollten wir uns nicht darauf stützen, was wir fühlen, sondern was die Wahrheit ist und welche Wahrheit zu uns spricht. Umso weniger ich ihn fühle, umso mehr bin ich herausgefordert, mich auf sein Wort zu stellen. Denn das wird letzten Endes tragen, das wird letzten Endes nicht nur durchbringen, das wird letzten Endes uns dazu führen, dass wir merken, hey, ist nicht nur ein Gott, der in Sonnenscheinzeiten da ist, wo man auf den grünen Auen sich befindet und alles stimmt, sondern er ist da, gerade auch in Wüstenzeiten. Entschuldigung, ich korrigiere. Er ist genauso da in Wüstenzeiten wie in den Zeiten auf den grünen Auen, wo wir sind. Da ist er nicht weniger da und da ist er nicht mehr da. Die Frage ist, hören wir in dieser Situation auf ihn, auf sein Wort? Oder hören wir genauso auf ihn in dieser Situation? Dann werden die Umstände uns nicht viel ausmachen, außer dass wir sagen, okay, es ist unbequem. Ich bin vor ein paar Wochen in der iranischen Gemeinde, wo ich in Hannover zweimal im Monat bin. Und mich erreicht folgende Geschichte. Eine Frau von da, die ich sehr gut kenne, aus der Gemeinde, die ist letztes Jahr, hat sie sich entschieden, in den Iran zurückzureisen. Zu ihrem Mann. Muslimischer Herkunft. Sie als bekennende Christin in Deutschland, feurig mit Jesus unterwegs, wollte ihre Familie dort sehen. Und in dieser Zeit brachen diese ganzen Aufstände im Iran hervor, die jetzt gerade dort herrschen. Wer das ein bisschen medial verfolgt, die große Unterdrückung, große Christen verfolgen schon lange, mittlerweile eines der schnellst wachsendsten Christenbewegungen. Jetzt passierte Folgendes mit dieser Frau. Und ich nehme das rein, um mich zu ermutigen, um euch zu ermutigen. Diese Frau, ich kenne sie gut aus der Hannover Gemeinde, wurde jetzt im letzten Jahr von ihrem Ehemann nicht mehr aus dem Land gelassen. Recht im muslimischen Glauben, man herrsche über seine Frau. Und sie wurde nicht mehr rausgelassen. Alle Ausreise verweigert durch die Behörden und so weiter. Er hat keine Zustimmung gegeben, dass sie das Land wieder verlassen darf. Diese Nachrichten haben uns erreicht und wir haben natürlich als Gemeinde, die Gemeinde dort in Hannover und die Gemeindeleitung und ich als Pastor, der da zweimal im Monat ist, wir haben natürlich immer wieder im Gebet mit daran gedacht. Wüstenzeit, sucht man sich sowas aus? Eher weniger. Sie hat sich geleitet gefühlt, durch Gott dort wieder hinzufliegen. Was ist nun? Habe ich falsch gehört? Und diese Frage ist gar nicht in so einem Moment relevant. Habe ich falsch gehört? Bin ich richtig? Und so weiter. Die Frage ist, in so einem Moment höre ich auf ihn. Denn dieser Geist, der in Christus wohnt, ist genauso in mir in solchen Zeiten wie in solchen guten Zeiten. Und anstatt sie kam nicht raus aus dem Land und es war immer wieder Kontakt über WhatsApp und was weiß ich. Man musste auch sehr vorsichtig sein wegen der Geheimpolizei dort, weil sonst wäre sie vielleicht noch gefangen genommen worden. In dieser Zeit ist vor 4 Wochen zurückgekommen, auf ganz legalem Weg, offiziell von ihrem Mann getrennt, auf ganz legalem Weg zurück. Und hier erfahren wir, vor 4 Wochen habe ich das erfahren. Diese Frau im Iran hat nicht gesagt, oh, wie schlimm ist das, in diesen Wüstenzeiten zu sein und ist in Selbstmitleid verfallen. Diese Frau hat zwei oder drei Hauskreise gegründet in dieser Zeit und hat über 10 Leute zu Jesus geführt und über 100 Bibeln verteilt. Und ich erinnere, inmitten einer Wüstenzeit kommen Menschen zum Glauben durch eine Frau, ihr Frauen, das ist Frauenpower, weil dieser gleiche Geist in euch wohnt, genauso wie in uns Männern. Aber in dieser Wüstenzeit, in einem Land, wo Frauen nichts gelten, wo Frauen unterdrückt sind, geschlagen werden, gefoltert, vergewaltigt und so weiter, steht diese Frau auf, gibt sich dem nicht hin und sagt, hey, ich bin hier durch Jesus unterwegs, der Geist Gottes wohnt doch in mir und gründet 2, 3 Hauskreise für 10 Leute zu Jesus und verteilt über 100 Bibeln. Und kommt gestärkt nach Hannover zurück und natürlich sagt sie, es war keine schöne Zeit, aber ich habe Gottes Leitung und Führung erfahren. Der Heilige Geist wohnt in jedem Christen. Durch diese Geburt des neuen Lebens, die wir erfahren haben. Und die Frage ist, wie viel darf er von mir haben? Wie viel Aufmerksamkeit gebe ich ihm? Das ist davon abhängig, wie viel ich auf ihn höre. Und auf ihn reagiere. Beispiel meine Tochter, jetzt komm mit, lass uns in die Küche gehen, ich nehme sie in den Arm. Nein, sie hätte auch da bleiben können. Diese Frau hätte auch sagen können, nein, ich bleibe da. Ich gucke, dass ich die Zeit hier absitze und bin jetzt und verstecke mich in meinem Haus und will niemanden sehen und hören. Und sie hat sich durch den Heiligen Geist leiten lassen. Wüstenzeiten, warum, werden wir nicht immer erklären können. Aber wir werden erklären können, und sagen können, wir haben die Wahl. Wir sind geleitet durch ihn, durch seinen Geist. Oder wir sind geleitet durch unser Selbstmitleid, vielleicht durch Angst oder vielleicht durch Nicht-Hinhören oder auch vielleicht durch unsere eigenen Gedanken. Letzten Endes durch unser eigenes Fleisch kann man dazu dann vielleicht wiederum sagen. Und ich möchte uns heute Morgen einfach abschließend hiermit ermutigen. Ich weiß ja nicht, wo du persönlich Wüstenzeit erlebst, ob du eine Wüstenzeit erlebst, ob in dem Umfeld, wo du bist, ob da Wüstenzeit ist. Klar ist, wir leben in einer Wüstenzeit gerade auf unserem Erdball. Klar ist aber auch, die Welt braucht Menschen, die sagen, aber wir wissen, dass jemand in uns ist, der größer und stärker ist. Wir wissen, dass wir in Wüstenzeiten jemanden haben und dass es nicht irgendjemand ist, sondern dass wir in Wüstenzeiten geleitet sind durch den Geist Gottes. Mich haben Berichte erreicht aus dem Erdbebengebiet in der Türkei über befreundete Netzwerke. Die sagen, es sind Berichte, man muss natürlich alles prüfen. Aber wenn man von Kindern hört, die 5 Tage lang verschüttet gewesen sind, 5 Tage lang, medizinisch eigentlich nicht möglich, ohne Wasser und ohne Essen auszukommen. Wir haben Berichte gehört von Kindern, die nach 5 Tagen gerettet worden sind. Von Kindern, Jugendlichen, die Folgendes berichten. Da war doch immer eine Frau, die zu uns in den Trümmern kam, uns zu essen gegeben hat oder uns zu trinken gegeben hat. Da war doch immer dieser eine Mann, der zu uns gekommen ist, unten in die Trümmer, wo keiner hinkam, aber er war irgendwie immer da und hat uns zu essen und zu trinken gegeben. Und in Berichten, die wir gehört haben, da kam hervor, dass man nachher durch Blutproben bei solchen Kindern herausgefunden hat, dass der, wie sagt man, Insulinspiegel, Zuckerspiegel ganz normal und so gewesen ist, als ob sie gerade Mahlzeiten zu sich genommen hätten. Wüstenzeiten? Glauben wie Kinder? Einfaches Vertrauen? Ich glaube, wir haben die Wahl. Höre ich auf die Umstände? Sehe ich nur Staub, Sand? Oder höre ich in dem Moment sein Wort, was zu mir spricht? Sein Wort, was aus seinem Mund hervorgeht und ich darauf höre? Dann lebe ich in der Wüstenzeit Oase und ich erlebe in der Wüstenzeit wortwörtlich, dass ich geleitet bin. Und das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Diese Welt, in der wir leben, die brauchen das. Dass Menschen sagen, okay, ich bin mit dir, es ist nicht alles gut. Aber ich erinnere daran, wir leben in eines der herausforderndsten Zeiten, die die größten Möglichkeiten geben, dass Menschen durch dich und durch mein Vertrauen, und ich bin da nicht der Beste drin, ich bin aber nur auf dem Weg. Aber das ist mein Gebet, dass Menschen um mich herum sehen, wow, der hat Vertrauen. Mit dem ist irgendwas. Und ich möchte wissen, was mit dem ist. In solchen Zeiten leben wir, dass man ganz vielleicht mit Menschen über sowas ins Gespräch kommen kann. Gott segne dich dafür und Gott segne mich natürlich auch dafür, weil ich mich dadurch selber auch immer wieder ermutige, indem ich mir sowas auch selber sage. Amen.